Längst ist Kritik daran geäußert worden, manches davon haben wir bereits berührt. Ein einfaches Wort für alle nicht-westlichen, religiösen Praktiker zu verwenden, bringt uns zurück zur jahrtausendealten Unterscheidung zwischen zivilisiertem Wir und primitiven, weit entfernten Anderen, klagt Alice Beck Kehoe. Ebenso problematisch sei die grundlegende Veränderung. Traditionelle Schamanen standen im Dienst der Gemeinschaft, wenn sie zu spirituellen Reisen aufbrachen. Den New Age-Spiritualisten ginge es dagegen, so die Anthropologin, um ihre persönliche Erleuchtung und ihr inneres Wachstum durch erweiterte Bewusstseinserfahrungen. Eine zutiefst soziale Institution werde zur individuellen Selbstoptimierung umgedeutet. Und die Annahme, Schamanismus sei für jeden mit nicht allzu viel Aufwand lernbar, stelle eine Trivialisierung dar. Besonders in den indigenen Gesellschaften ist vielfältiger Protest laut geworden. Wir haben nie den Begriff Schamane benutzt, ist noch die geringste Klage. Es wird spiritueller Diebstahl angeprangert und die Ausbeutung und Kommerzialisierung traditioneller Kulturtechniken durch die westlichen Industriestaaten. Vor allem die Selbststilisierung von Menschen aus dem Westen als Schamanen wird kritisiert. Bereits 1978 erschien Geary Hobsons Anklageschrift »The Rise of the White Shaman as a New Version of Cultural Imperialism«. Viel wird seither über Plastic Shamans und AstroTurf Sundances gespottet, so die Anthropologin Liza Aldred, also über Plastikschamanen und Sonnentänze auf Kunstrasen. Als 1989 der eiserne Vorhang fiel und die Sowjetunion implodierte, besannen sich viele sibirische Kulturen auf ihre Wurzeln. Das war alles andere als leicht. Kaum jemand lebte noch, den man befragen konnte. Oft verstanden die meisten nicht einmal mehr die alten Sprachen.